Wenn in Nordrhein-Westfalen Landtagswahlen sind, feiert Dieter Hanitsch Geburtstag. Nicht, dass ihm NRW besonders am Herzen liegt, nein, Dieter Hanitsch ist am 14. Mai 1933 geboren und wird 84 Jahre alt und denkt möglicherweise darüber nach, wie er das Ergebnis der NRW-Wahlen karikieren kann. Denn Dieter Hanitsch ist Karikaturist, seit ewigen Zeiten bei der Süddeutschen Zeitung in München. Mindestens einmal wöchentlich liefert er eine Karikatur ab. Der gelernte Brauer, immerhin ist er in Nordböhmen geboren, hat viele Stationen in seinem Leben durchlaufen, bei anderen Zeitungen, beim Bayerischen Rundfunk, sodass er durchaus als Institution in Bayern und München anzusehen ist. Und dann gefällt mir beim Gabriel immer seine Nase, die könnte man im Grunde bloß mit so zwei Löchern machen. Also er hat so eine schöne Schweinchen-Dicknase, starke Augenbrauen, die meistens so ein bisschen so nach oben gehen. Also er hat eher helle Augen und starke Wimpern hat er, der Bursche. Und dann sein kleines München, sein Schmollmündchen hat er. Also geboren in damals Schönlinde, daran erinnere ich mich also eher ganz vage nur noch. Weil wir ziemlich bald dann in die nächste größere Städtchen gezogen sind, nach Rumburg. Und da bin ich dann gewesen bis 1946. Ein Jahr nach Kriegsende noch, durften wir noch bleiben, mussten zwar aus der Wohnung raus, aber durften noch bleiben und sind dann mit einem Flüchtlingstransport rausgeschmissen worden, zunächst mal in die Zone, in ein Lager gekommen und dann ist dann die ganze Familie meines Vaters und dann noch andere sind dann alle nach Niederbayern gezogen, weil man gedacht hat, wohin auch immer, ist es auf jeden Fall besser als im Lager, sowieso. Und dort war ich dann 6 Jahre inklusive Abitur und habe mich aber relativ schnell eingelebt dort. Also das geht ja bei Kindern relativ schnell. Am Anfang kriegt man entweder Schläge oder man ist schneller und haut ab. Aber nach einem halben, dreiviertel Jahr war man also integriert und konnte dann auch den Dialekt schon. Also man hat im Grunde eine Fremdsprache gesprochen. Als Sudetendeutscher gab es ja für Niederbayern, das war schon ein bisschen so wie Chinesisch fast. Aber nach einiger Zeit war man da vollkommen drinnen und es war eine schöne Zeit. Die Landschaft dort ist herrlich, dieses Städtchen Pfarrkirchen ist heute noch sehr schön, selten komme ich dahin. Also wenn man da sein Brot verdienen hätte können, wäre ich vielleicht auch da geblieben. Aber das kam auch nicht in Frage, also deswegen sind wir dann weggezogen. Und nach dem Abitur war zuerst mal die Berufswahl wichtig, was machen wir denn? Mein Vater war Grafiker. Hat auch gemalt und auch schöne Bildchen gemacht und hatte aber nach Meinung meiner Mutter einen sehr unsicheren Beruf, weil er mal mehr verdient, mal gut verdient und mal nichts. Und meine Mutter war so ein bisschen, sagen wir mal, mehr in Richtung Sicherheit gepolt und sagte, du sollst es lieber nicht machen, obwohl der Zeichenlehrer damals in der Schule sagte, das war ein gebürtiger Tscheche, der sagte, du musst gerne auf Akademie, also hat mich auf die Akademie schicken wollen, weil ich damals meine Einser immer im Zeichnen hatte. Also das war also gar nicht das, was meiner Mutter vorschwebte und ich habe es immer auf sie gehört und dann gab es mal eine Berufsberatung, kam ein Berufsberater, der unter anderem den Beruf des Braumeisters vorschlug und weil ich damals im Sport ziemlich aktiv war und ein Sportkollege, Leichtathletikkollege hatte, der war Brauereilehrling in Pfarrkirchen und der hatte Haustrunk. Und da gab es immer bei ihm, wenn wir nach dem Training was trinken wollten, konnten wir bei ihm Bier trinken und es kostete nichts. Und da habe ich damals auch schon gern Bier getrunken und dachte, ja, wieso nicht? Kann ja sein, mach mal das. Und meine Mutter sagte, du, was hältst du davon? Braumeister, sagte sie, den nach wie vor von mir unvergessenen Satz. Weißt du, das ist gut, getrunken wird immer. Hab dann eine Lehre gemacht. Mit einem kleinen Vorteil, als Abiturient durfte man dann ein halbes Jahr verkürzen, also nach 2,5 Jahren schon, und habe dann abgeschlossen, Brauer- und Melzerlehre. Also ich hätte dann jederzeit wieder in dem Beruf richtig Hand anlegen können und bin dann nach Weihenstephan und habe dort den Brauereiingenieur gemacht, in den Semesterferien immer gearbeitet, in der Brauerei, um Geld zu verdienen, unter anderem auch als Bierfahrer, das war sehr interessant, weil man da in den Gaststätten überall wurde man mit Bier bewirtet, wenn man ankam. Andererseits war es aber so, dass dann im Laufe des Studiums Richtung Brauerei, Ingenieur, Technik praktisch, kam mir irgendwann mal der Gedanke, dass es vielleicht zukünftig nicht mehr so ganz entscheidend ist, ob man ein gutes Bier machen kann. Das können viele und können wirklich, also fast alle, da gibt es ganz selten Ausreißer. das wird wohl immer weniger wichtig werden, sondern wichtiger wird werden, dass man es verkauft. Und das ist auch so, das ist auch, hat sich auch bewahrheitet und habe dann, konnte mir das auch ein bisschen leisten, weil neben dem Honnefer Modell habe ich damals schon für Zeitungen gezeichnet. Da habe ich gesagt, so, und jetzt mache ich noch den Diplomkaufmann dazu, um dann als Kaufmann in die Brauerei einzusteigen, der mit Technik sich auskennt, aber eigentlich im Grunde Schwergewicht aufs Marketing und auf die Werbung legt. Ich bin nach dem Examen als Brauereiingenieur erstmal an die Uni gegangen nach München, habe dort den Diplomkaufmann gemacht und den abgeschlossen, und zwar mit der Arbeit, Diplomarbeit Werbung der Brauereien. Und nach diesem Examen, durch die Vermittlung des damaligen Verlegers der Münchner Abendzeitung, Werner Friedmann, bin ich dann zu Paulaner gekommen. Und dann war ich praktisch die Werbeabteilung in einer Person mit einer halben Sekretärin. Hat mir Spaß gemacht und habe dann auch in relativ kurzer Zeit dann schon auf Wunsch des Vorstands einen Slogan entwickeln müssen. Hatte verschiedene Vorschläge, unter anderem eben gut, besser, Paulaner, was denen gefiel und den die Brauerei heute noch benutzt. Ich habe diesen Slogan anfangs auch illustriert, aber später dann nicht mehr, weil es mir wichtiger war, dass ich nicht als Zeichner dort angestellt war, sondern ich wollte auch was anderes machen an Werbung für die Brauerei. Hat dann ein sehr guter, namhafter Kollege, der Lippisch, hat es dann übernommen. Und manchmal werde ich noch gefragt, wie viele Häuser ich mir von dem Slogan wohl gebaut habe, von den Rechten, die ich da erworben habe. Und da kann ich immer nur sagen, leider ist da nichts davon überhaupt möglich gewesen, denn ich war damals schon fest angestellt, hatte also keine Möglichkeit, einen Vertrag auszuhandeln, hätte mich auch vielleicht gar nicht getraut, ich weiß nicht, aber ich habe zumindest eines, ich habe 500 D-Mark Betriebsverbesserungsvorschlagsprämie bekommen und den Händedruck beider Vorstandsmitglieder. Ich meine, man muss sagen, das klingt blöd, das war auch nicht so schlecht. Ich meine, kurz als Berufsanfänger bist du nicht so, dass du sagst, auf den Putz haust und sagst, Mensch, also jetzt sollen die mir so eine Tantieme geben pro Slogan oder was immer, das kam mir gar nicht in den Sinn. Vielleicht war ich auch zu doof, das kann auch sein. Ich habe die Rechte komplett abgetreten. Das Einzige, was also nach dem Geld, nach den 500 D-Mark Prämie, was aber wirklich auch von der Brauerei immer wieder eingehalten worden ist. Ich wurde seit dieser Zeit, als ich dann ausgeschieden war, immer regelmäßig zur Salvatorprobe eingeladen, was hier in München sowas Ähnliches ist wie eine Audienz beim Papst oder wenn nicht mehr. Und das hat auch irgendwo den Grund dafür, dass die sich nach wie vor an mich erinnern und gesagt, den kann man da nicht weglassen. Das ist zwar jetzt also ein immaterieller Wert, aber das ist trotzdem gar nicht schlecht. Nach einem knappen Jahr bin ich aus der Paulaner Brauerei ausgeschieden, weil ich mich im Vorstand nicht verstanden habe. Das hing unter anderem damit zusammen, dass der gewöhnt war, dass seine Mitarbeiter rückwärts aus seinem Büro buckelnd rausgehen sollten und sagen, wie hätten Sie es denn gern, Herr Doktor sowieso, ich lasse den Namen jetzt weg. Sonst ein netter Mensch, vor der Festanstellung waren wir ein Herz und eine Seele. Nachdem ich dann gekündigt hatte, waren wir wieder ein Herz und eine Seele. Und in der Zeit, wo ich dort war, gab es immer Zoff, weil ich zu denen halt nicht gehört habe, die rückwärts buckelnd zur Tür rausgingen und ihm immer auch die Wahrheit sagte, auch wenn es ihm nicht gefallen hat. Das mache ich heute immer noch, also nicht bei dem, aber bei anderen Gelegenheiten. Und hatte aber damals schon, da ich sehr viel mit den Zeitungen zu tun hatte, hatte ich immer sehr viel mit Medienfreunden, Kollegen zu tun. Und irgendwann mal gab es eine Anfrage vom Bayerischen Rundfunk. Da gab es wiederum jemand von der Abendzeitung, der sagte, da gibt es jemand, der hat von Wirtschaft eine Ahnung und kann zeichnen. Und Wirtschaftsthemen sind im Fernsehen bekanntlich schwer umzusetzen, schwierig zu bebildern. So nach dem Motto, man filmt einen aus dem Bahnhof herausfahrenden Zug, damals noch, und sagte drunter, für die Unternehmer ist der Zug jetzt abgefahren. Also so diese Bilder, die ich selber vielleicht auch gemacht habe. Und da kenne ich jemanden, der kann vielleicht mit Karikaturen und optisch vielleicht neue Ideen reinbringen. Und der damalige Chef der Wirtschaftsredaktion Fernsehen war der Rudolf Mühlfenzel. Und der hat mich dann bestellt und hat dann gesagt, ja gut, machen Sie mal eine Probearbeit. Es gibt einen Schweinezüchter und dieser Schweinezüchter verkauft Schweine und plötzlich entsteht aus irgendeinem Grund die Nachfrage nach Schweinskoteletts, viele. Und da denkt er sich, Menschenskinder, toll, ich könnte ja viel, viel mehr verkaufen, wenn ich mehr hätte. Also züchtet er Schweine noch und nöcher. Und es werden immer mehr Schweine und dann hat er plötzlich so viel, dass die Kundschaft sagt, naja, also jetzt ist es langsam zu viel, jetzt musst du aber mit dem Preis runtergehen, weil die Knappheit ist es nicht mehr, es gibt zu viel Schweine, du musst billiger werden. Und wenn er dann das machen muss, dass die Schweine Hälften oder die Schweine Schinken weniger kosten, dann rentiert es sich nicht mehr und dann, wenn er gesunken ist, dann werden weniger Schweine produziert und wenn er wieder weniger sind, dann wird der Preis wieder steigen und dann ist das so was irgendwie auf und ab des Schweinekotelettpreises im weitesten Sinne. Das ist aber nun wirklich eine reine Theorie. Aber das kann man halt wirklich im Film irgendwo schwer umsetzen. Damals noch auf Film richtig, gab es ja noch. Und ich habe das mit Zeichnungen gemacht und das gefiel den Leuten und haben denen gesagt, ob ich für sie vielleicht frei arbeiten würde, gerne. Und der damit beauftragte Wolf Feller, später Fernsehdirektor beim BR, der hat mich auch angeschaut, wir haben uns getroffen und er sagte, wie wär's denn, wir brauchen freie Mitarbeiter. Und ich dachte, naja, wenn jetzt also die Problematik in der Brauerei so weitergeht mit dem Vorstand, dann öffnet sich eine neue Tür. Noch während meiner Arbeit bei Paulaner habe ich dann schon mal so assistiert bei einer Story für Report, wo ein Kollege dann so eine Report-Story machte über irgendein Thema. Und da hatte ich den Eindruck, das gefällt mir. Und als es dann zum Krach kam, wo ich dann sagte, ich mag nicht mehr, gegangen bin, räumte ich gerade meinen Schreibtisch aus und klingelte das Telefon und da sagte der Kollege, der von der Wirtschaftsredaktion Fernsehen sagte, hätten Sie Zeit für uns was zu machen, eventuell? Und ich sagte, ja, habe ich jetzt. Und zwar viele. Und so fing das an. Also die Hoffnung der Kollegen, der späteren Kollegen, dass man Wirtschaftsthemen etwas publikumswirksamer, verständlicher umsetzen kann, als es mit filmischen Mitteln möglich ist, die war ausschlaggebend dafür, dass man mich geholt hat. Das ist wahr. Und dass man mich auch dann fest angestellt hat. Das ist keine Frage. Und ich habe beim Bayerischen Fernsehen, als ich dann dort ankam und dann auch nach relativ kurzer Zeit schon eine Planstelle hatte, das hat mich auch gewundert, aber das war offenbar so, dass es ging, habe ich vorwiegend Filme gemacht. Die Zeichnerei war sozusagen eine Beigabe, wenn man so will. Es gab dann auch so manchmal so Collagen, Titel, die man gemacht hat für die Wirtschaftsredaktion. Aber die Hauptarbeit war Filme machen und dann auch Redakteur sein, also mit anderen Leuten zusammenarbeiten. Und die Zeichnerei als solche, die politische Karikatur, ging dann parallel weiter als Nebenjob, als Hobby für die Zeitung. Wolf Feller, der die Redaktion leitete, der ein erstklassiger Journalist war, der lebt ja noch, also es war ein wirklich strenger, aber ein absolut erstklassiger Lehrmeister. Was ich vom Fernsehen weiß, kann, habe ich nur von dem gelernt. Und was ich über Wirtschaft gelernt habe im Fernsehen, dann über Wirtschaftsfernsehen, da gibt es nur einen Namen, das ist die Isabel Mühlfenzel, die war lange Jahre Kollegin, das war die spätere Frau vom damaligen Chefredakteur, die also eine erstklassige Wirtschaftsjournalistin ist, die ist zwar schon längst auch in Pension, aber sie arbeitet noch auf dem Gebiet für Bücher und schreibt auch Sachen. Von der habe ich das gelernt, was man heutzutage sagt, das muss man wissen, um sich ein bisschen auszukennen und zwar eben, aber eher in der Richtung, dass man hinterfragt, also dass man nicht die gängigen Floskeln oder die gängigen Theorien einfach nachkaut und sagt, so ist es einfach, sondern sie war auch immer und hat uns das auch dann beigebracht oder mir immer kritisch und sagt, ich glaube das zunächst mal nicht, was die uns sagen. Also sowohl die Bosse als auch die Wirtschaftspolitiker in den Regierungen oder in den verschiedenen Ländern, irgendwo stimmt da was nicht. Und da hat sie in der Regel meistens recht gehabt und das habe ich auch, wie gesagt, beibehalten und sehr häufig nützt mir das heute noch, wenn ich über so Sachen rede oder auch Zeichnungen mache, dass ich mich frage, habe ich da, sagen wir so, den richtigen Zugang gefunden und bin ich da vielleicht zu wenig kritisch? Eine der wichtigsten, schönsten Aufgaben des Journalismus ist, die Information und den Menschen die Chance zu geben, das zu wissen. Also dass natürlich ein Journalist auch nicht alles weiß, um Gottes Willen, das wäre schrecklich. Also man kann nicht alles wissen. Aber man hat das Privileg, dass man bezahlt wird dafür, es zu lernen. Ich finde es unglaublich gut. Also man kriegt Geld dafür, dass man sich zum Beispiel über das Thema des Kaffeeanbaus in Brasilien, wie es dann mit den Preisen ist und wie die Arbeitsbedingungen sind, informieren darf, was man vorher nicht wusste. Und wenn das ein Thema ist, muss man das sogar lernen. Das ist ein Geschenk eigentlich, genau genommen. Und wenn dann dabei auch die Informationen abfallen, für die Arbeit als Karikaturist, dann ist es ja im Grunde so schön, dass man es schöner gar nicht sagen kann. Als politischer Karikaturist muss man eigentlich nicht viel mehr wissen als jeder interessierte Staatsbürger. Man muss wissen, was um einen herum passiert, wer die handelnden Personen sind. Und man muss ein bisschen nachdenken darüber, was die machen und was sie vorhaben und dann versuchen, das umzusetzen, das, was man dazu eine Meinung entwickelt. Also man muss ja als Karikaturist, sollte man eigentlich eine Meinung haben. Die Haltung ist das, was den Kommentar dann ermöglicht. Und dann muss man als politischer Karikaturist, überhaupt als Karikaturist, einfach zunächst mal eines haben, man muss einfach zeichnen können. Das ist die Basis überhaupt. Das Auge ist dann dabei. Also wenn jemand wirklich gut zeichnen kann, dann hat er auch das Auge dafür. Also das ist irgendwo, glaube ich, damit verknüpft, soweit ich weiß. Das ist ähnlich wie eine Handschrift. Also jemand lernt schreiben und wenn ihm eine Handschrift von einem Älteren gefällt, also bei Künstlern oder bei Zeichnern, ist es oft auch so, dass man sich an einen anlehnt. Ich habe mich, als ich anfing, politische Zeichnungen zu machen, an Ernst Maria Lang angelehnt. Ich habe ihn nicht kopiert. Das ist ja das Schlimmste überhaupt, was man einem Zeichner nachsagen kann, dass er einen anderen abzeichnet sozusagen. Aber ich habe mir ihn angeschaut und habe mich an ihn angelehnt. Wenn dieses Anlehnen dann ein Leben lang bleibt, dann ist man kein guter Zeichner. Man kann sich anlehnen. Im Laufe der Zeit entfernt man sich von dem Angelehnten immer stärker, so ähnlich wie sich die eigene Handschrift auch entwickelt, entwickelt man dann auch eine eigene Handschrift im Zeichnen. Es gibt die politische Karikatur, die in relativ ganz wenigen Strichen, also einfach sehr frugal, sehr mager, sage ich mal, ein Thema umreißt. Und dann gibt es jemand, der eher ein bisschen so erzählt im Bild. Und ich neige eher dazu, dass man ein bisschen so Kleinigkeiten noch immer dazu erzählt, um dem Leser, der Leserin immer so ein bisschen noch Stoff zu geben, wo sie gucken kann und wo nicht einfach so ein Blick und dann ist es langweilig genügt. Wobei die Zeichnung natürlich, wenn man das gleich anfügen darf, nach wenigen Sekunden muss der Betrachter sofort kapieren, worum es geht und was die Aussage ist. Wenn er es nicht kapiert und sagt zu sich, was wollte der Dichter, in dem Fall der Zeichner, denn mir damit sagen, dann ist die Zeichnung schlecht. Dann ist nicht der Betrachter schuld, sondern ist der Zeichner schlecht. Es darf kein Rätsel sein, das er aufgibt, sondern das muss erkennbar sein. Es gelingt manches natürlich nicht so gut, weil man nicht immer gleich gut drauf ist. Das ist beim Schreiben auch. Der Andreas Scheuer ist, um es mal ganz einfach zu sagen, er ist irgendwie zu schön, also zu ebenmäßig, ja, so glatt, also er wirkt wie ein Juniorbanker oder er könnte auch, wie heißt es, Strukturvertrieb, eine Finanzvertrieb sein oder sowas. Ich hoffe, dass er seinen dünnen Kinnbart oder diesen um den Mund herum diesen Bart nicht wegrasiert, dann wäre er gar nichts mehr. Er hat sich jetzt auch eine etwas modische Brille zugelegt. Wahrscheinlich hat ihm sein Vorbild oder sein Vorgänger Dobrindt dazu animiert. Eine orangefarbene oder gelbe, kreisrunde Brille mit so dicken Rändern, das ist auch für einen Zeichner gut. Aber ansonsten ist er halt einfach, ja, man tut sich schwer mit so jemand. Also wenn zum Beispiel die Frau Hasselfeld oder der Herr Ramsauer oder Seehofer oder der Gabriel, das sind alles Leute, die schreien richtig nach einer Karikatur. Das ist schön. Wenn so ein etwas, sagen wir, etwas glatter Jüngerer daherkommt, der Bahr beispielsweise, der bisherige Gesundheitsminister von der FDP, der wurde von niemandem je gezeichnet, weil man nicht wusste, was man mit dem Kopf anfangen soll. Also rein zeichnerisch natürlich. Es war wirklich schwierig, weil der hatte nichts, wo man sich festhalten konnte, gar nichts. Oder die Frau von der Leyen, eine Horrorvorstellung. Wenn die Frau von der Leyen jetzt gehandelt wird als mögliche Nachfolgerin von der Frau Merkel, da denke ich mir, Gott sei Dank lebe ich da wahrscheinlich nicht mehr, dass ich sie nicht mehr zeichnen muss. Die kann man nicht zeichnen. Niemand kann diese Frau karikieren. Es geht nicht. Warum, weiß ich nicht. Sie hat vielleicht 100 Gesichter verschiedene. Und entweder lacht sie oder sie lacht so oder lacht anders. Das Beste, was ich von der Frau von der Leyen mal zeichnen konnte, war, ich habe die Silhouette gemacht. Also von vorne so die Gesichtsform gezeichnet, weiter nichts. Und nur die Haare so drüber. Da kam meine Frau vorbei und sagte, das ist die von der Leyen. So, ja, woher weißt du das? Ich sage, lass das so. Mach sie nur so, dann kennt man sie sofort. Und ich habe das auch getestet bei Vorträgen. Man hat sie auch ohne Gesicht, innen hat man sie sofort erkannt. Das heißt aber, dass sie eigentlich im Grunde, das genügt, dass sie nichts drin ist. Und manchmal liegt einem auch vielleicht ein Thema, was man machen müsste, auch nicht so gut. Und tut sich schwer. Und wenn dann die Zeit drängt, wenn der Redaktionsschluss also sozusagen immer an der Wand, mehr oder weniger so wie ein Menetekel ist, Achtung, Achtung, Achtung, eine halbe Stunde, oder musst du mit der E-Mail das Ganze an die Redaktion geschickt haben, dann kann es dann natürlich auch sein, dass man unter Umständen mal vielleicht den bequemeren Weg wählt und es sich einfach macht. Und das ist dann in der Regel so, dass man sagt, nächsten Tag, schade, schade, hätte ich jetzt nicht, aber ich hatte die Zeit nicht mehr und ich würde es gern nochmal machen, aber das ist dann schon bereits in der Zeitung. Das sind dann Dinge, die man nicht so gern hat, aber das passiert. Und umgekehrt passiert es aber auch, dass man wirklich relativ wenig richtig tolle Zeichnungen im Jahr zustande bringt. Das muss man auch sagen. Ich würde gern eigentlich ein Buch über die Merkel machen. Das würde ich gern machen. Die Regierungschefin ist ja immer ein Thema. Selbstverständlich. Und ich würde gerne sozusagen ein Merkel-Buch machen, was sie reduziert auf das, was ich von ihr halte. Nämlich auf eine ganz eiskalte Machtpolitikerin, der es um nichts anderes geht, als um ihre eigene Macht zu konservieren. Es wird schwierig zu machen sein, weil man muss da auch genau sein. Das darf ja also nicht irgendwo so noch hingerotzt werden, also aus dem Gedächtnis, sondern das muss dann auch recherchiert werden und stimmen, die verschiedenen Sachen, ihr Aufstieg und wie sie das gemacht hat. Das ist ja wirklich faszinierend. Aber das weiß ich nicht, ob ich das schaffe. Ich arbeite immer noch gern und viel. Also das ist für mich was Schönes. Und ich bin froh, dass ich sie habe und dass ich sie auch machen kann. Also das ist nicht jetzt irgendwie, dass ich das als was Besonderes sehe, sondern ich tue es einfach gern. Das geht im Grunde ganz einfach darauf zurück, dass ich es nicht Arbeit nenne, sondern es ist im Grunde sind das alles gewesen bezahlte Hobbys. Was Arbeit bedeutet, wenn einem das richtig Spaß macht, ist es dann gar keine mehr. Sondern man macht es wahnsinnig gern. Und man ist nicht froh, dass man um fünf eine Pfeife hört in der Fabrik und den Hammer oder irgendwas fallen lässt, sondern man arbeitet das halt, was man fertig machen muss und was getan werden muss und hat Spaß dran. Wenn man das nicht hat, ist es natürlich schlecht, das ist klar. Wenn ich nicht zeichne, dann lese ich Bücher, aber meistens nur abends im Bett vor dem Einschlafen, weil untertags kommt man eher so nicht zum Bücherlesen. Da liest man Zeitungen und noch ein Magazin oder irgend sowas. Und vielleicht sitzt man auch nur da und verschränkt die Hände auf der Brust und macht gar nichts und denkt, dass man denkt. Ein Meister der spitzen Feder, der Karikaturist Dieter Hanitsch, der heute 84 Jahre alt geworden ist. Seine erlebten Geschichten hat er Angelika Tannhof erzählt. Erlebte Geschichten wieder am kommenden Sonntag, dann mit Dieter Rams, dem Mr. Braun. Rams war Designer bei Braun und konzipierte und stylte etliche Elektrogeräte, vom Rasierer bis zum Taschenrechner. Sonntag 18.05 Uhr und 22.05 Uhr. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.